Kundgabennummer 8017 vom 13.10.1961. Geistiger Tiefstand. Glaubensprüfung. Kampf. Entrückung. Auch die meinen werden durch Nöte hindurchgehen müssen, weil sie zu immer stärkerem Glauben gelangen sollen, wenn ich sie immer wieder aus ihrer Not herausführe. Denn sie sollen ausharren bis an das Ende und brauchen daher einen starken und unerschütterlichen Glauben, aus dem sie dann die Kraft schöpfen zum Widerstand. Der Kampf gegen den Glauben wird das Letzte sein. Dieser aber wird mit Brutalität geführt werden. Ein lebendiger Glaube aber leistet ihm Widerstand. Denn ihr seid dann mir so innig verbunden, dass ihr nichts fürchtet, was auch der Gegner unternehmen wird, um euch zum Fall zu bringen. Ein starker Glaube ist lebendige Verbindung mit mir. Ich bin euch dann nicht mehr der ferne Gott, sondern ich bin für euch der Vater, der bei seinem Kind ist, das sich darum auch nicht mehr fürchten kann, weiß es sich doch auch geborgen in seinem Schutz. Und dann wird es sich auch erweisen, wer meiner Kirche angehört, die ich selbst gegründet habe. Es wird sich erweisen, wer einen Glauben besitzt wie Petrus, einen Glauben, der nicht wanket, und ob noch so viele Anstürme unternommen werden. Es wird sich erweisen, wer innig mir verbunden ist, wer in der Wahrheit wandelt und darum auch weiß um meinen Heilsplan von Ewigkeit. Und diese werden auch furchtlos allem begegnen, was man gegen sie unternehmen wird. Ihr, die ihr mein seid, ihr werdet immer klarer erkennen, dass das Ende nicht mehr weit ist. Und ihr sollt auch offenen Auges durch die Welt gehen. Dann werdet ihr auch den geistigen Tiefstand erkennen, der bald nicht mehr tiefer sinken kann und der darum auch ein Ende bedingt. Der Tag aber ist festgesetzt seit Ewigkeit und dieser wird auch eingehalten. Doch die Menschen werden ungläubig eure Ankündigungen abtun wollen. Sie werden euch wenig Gehör schenken, wenn ihr sie ermahnet und warnet. Sie werden Zukunftspläne machen und davon nicht abgehen wollen. Sie werden immer nur rein irdisch denken und geistigen Vorhaltungen keine Beachtung schenken. Und daher werden sie überrascht sein von dem Kommenden und unvorbereitet auch das Ende erleben, wenn nicht mein letzter Mahnruf sie noch zu mir finden lässt und sie sich wandeln. Und allem kommenden Geschehen gegenüber müsstet ihr, die ihr mein sein und bleiben wollet, gewappnet sein. Es darf euer Glaube nicht wankend werden. Ihr müsstet fest stehen wie ein Fels. Und zu diesem Glauben will ich euch verhelfen, indem ihr immer offensichtlich meine Hilfe erfahret, wenn ihr in großer Not seid. Ich verlasse euch wahrlich nicht, weil ihr euch mir hingegeben habt und mir dienen wollet. Aber ich weiß auch, welche Anforderungen an euch noch gestellt werden in der letzten Zeit. Und ich will euch zubereiten, dass ihr allem gerecht werdet, dass ihr über eine Glaubensstärke verfügt, die eure Kraft ist, was auch kommen mag. Überall muss ich nachhelfen, wo es bei euch noch mangelt. Einen jeden von euch muss ich noch in meine Schule nehmen, weil ich will, dass ihr standhaltet, dass ihr alle Anfechtungen bestehet, dass ihr in allen euren Nöten zu mir kommt und gläubig auf mich und meine Hilfe vertraut. Immer wieder solltet ihr mich erleben dürfen. Immer wieder müsstet ihr meine Liebe und Macht erfahren. Und immer will ich euch gegenwärtig sein. Und die Bindung mit mir wird nun immer stärker werden. Und dann ist keine Gefahr mehr, dass ihr versaget. Denn ich halte euch und schütze euch vor meinem Gegner, was immer er auch gegen euch unternehmen wird. Der letzte Kampf auf dieser Erde wird nur kurz sein, weil ich selbst die Tage verkürzen werde, um der Auserwählten willen. Aber er wird unwiderruflich stattfinden, gilt es doch die letzte Scheidung von den Schafen und den Böcken. Offen werden sich die meinen bekennen müssen zu mir vor der Welt und sie werden auch wahrlich die Kraft haben zu diesem offenen Bekenntnis, weil sie den Gegner nicht fürchten im Bewusstsein meiner Gegenwart und weil sie krafterfüllt ihm gegenübertreten und ohne Furcht reden, wenn ein Bekenntnis von ihnen gefordert wird. Und ob es dann auch scheinen mag, als sei der Gegner Sieger, er wird euch nicht vernichten können, denn ich selbst werde kommen in den Wolken. Ich selbst werde euch erretten aus höchster Not. Ich werde die Meinen zu mir holen und meinen Gegner binden, wieder auf lange Zeit. Ich werde seinem Treiben ein Ende setzen. Ich werde die Meinen entrücken und dann das Umgestaltungswerk an der Erde vollführen, auf das eine neue Erlösungsperiode ihren Anfang nehmen kann, auf das der Entwicklungsprozess des Geistigen fortgesetzt werden kann, laut Heilsplan von Ewigkeit. Amen.